libre, 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Mehrere tausend Menschen verkleiden sich als Zombies und schleichen grunzend durch die Altstadt von Sitges. Wie lässt sich der Künstler inspirieren? Durch was? Purer Sex. Hallo, hier ist wieder Niemandsland. Es ist wieder Samstag. Wir senden wieder von 10 bis 12 hier auf 91.4 FM bei Radio Contrabanda Barcelona. Direkt aus dem Herzen dieser Stadt, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wie immer bieten wir Informationen, Aktuelles, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Seid herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer heutigen Ausgabe von Niemandsland. Bienvenidas und Bienvenidos. Samstag, 20. Oktober 2012. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 37 73 66. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz und Victoria Rode. Guten Morgen. Guten Morgen, Victoria. Wie geht's dir heute? Gut geht's mir. Bisschen melancholisch, das Wetter. Ja, leider. Verregnet, ein bisschen verhangener Himmel. Genau, irgendwie erinnere ich mich, die letzten Samstage war es jetzt immer so. Ja, Gott sei Dank, das ist eigentlich die Regenzeit. Die klassische Regenzeit ist hier Ende September, Oktober. Da regnet es hier eigentlich und Gott sei Dank immer viel. Nach heißen, staubigen Sommern ist das gut. Wir betonen immer wieder, die Luft wird gewaschen, die Stadt wird gewaschen und es wird alles ein bisschen sauberer und freier. Ja, genau. Heute haben wir wieder eine Menge auf dem Programm. Ich sag's mal so in Klammern, ein Besuch wird kommen in der zweiten Hälfte von Niemandsland. Unser Filmexperte, ich hoffe es klappt. Du hast auch einiges zum Thema Film heute auf dem Programm, Victoria. Ja. Was denn? Genau, kannst du schon mal verraten? Zwar, ja, eine Veranstaltung vom Goethe-Institut und zwar die Deutschen Filmtage in der Filmoteca de Catalunya. Mhm, da gibt es bestimmt einiges an spannenden Filmen. Ja, genau, da ist viel Interessantes dabei. Gut, später mehr. Dann, wie immer natürlich, unser üblicher Katastrophen- und Nachrichtenblock mit Hintergründen und von Werner tiefgründig kommentierte Meldungen. Zum aktuellen finanzpolitischen und sozialpolitischen Tagesgeschehen. Und wir beginnen gleich die Sendung mit zwei Liedermachern. Der erste ist ein Clown, ein Gaukler, ein Spinner, ein Freak. Und der andere ist ein, wie könnte man ihn nennen, eine Art Cowboy. Ein Country-Folk-Sänger. Aber er sang einen Folk-Noir. Er ist leider gestorben, Nils Kopbruch. Den werden wir gleich mal in einem kleinen Porträt vorstellen. Doch wie versprochen, etwas Lustiges. Ich weiß nicht, was du heute gefrühstückt hast, Victoria. Kann sein, dass du ein Käsebrot gegessen hast. Also kein Clown. Ja, aber hast du ein Käsebrot gegessen? Nein, auch nicht. Magst du Käsebrote? Mag ich sehr gerne. Es gibt Leute, die schwören auf Käsebrot und es gibt Leute, für die ist Käsebrot eine Philosophie. Zum Beispiel für diesen jungen Mann hier, der nicht mehr so jung ist. Der ist ungefähr so alt wie ich. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super sexy Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, Käsebrot. Sexy, sexy Käsebrot. Butterbrot und Quark schmecken sicher gut. Doch das Käsebrot geht direkt ins Blut. Käsebrot ist ein gutes Brot. Ist ein gutes Brot. Käsebrot, Käsebrot. Super sexy Käsebrot. Schmeichelhaft, wie es da liegt. Auf dem Tisch, neben Kakao. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, Käsebrot. Sexy, sexy Puppäsebrot. Zeitungsinserate liegen auf dem Tisch. Doch ein Stückchen Käse schmeckt auch gut zu Fisch. Käsebrot ist ein richtiges gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super sexy Käsebrot. Regelrecht verehrt. Käsebrot, lecker und gut. Käsebrot, sexy, sexy. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, Käsebrot. Sexy, sexy Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Ein gutes Brot. Käsebrot. Super, super, super sexy Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Sexy, sexy Käsebrot. Ja, dazu liefern wir natürlich auch direkt noch das Making of. Wie hat Helge Schneider eigentlich diesen Song gemacht? Wie kommt man auf sowas? Wie lässt sich der Künstler inspirieren? Durch was? Purer Sex. Purer Sex, meint er. Und jetzt auch hier Entstehungsgeschichte von Käseklo, kann ich kurz, Käsebrot, Entschuldigung. Kann ich kurz erklären. Und zwar stand ich in der Küche morgens irgendwann und plötzlich kriegte ich total Hunger. Habe ich gedacht, was mache ich bloß? Ich guck dann in die Brottrommel rein, da war noch eine Scheibe Brot drin. Oder sogar zwei. Ich meine sogar zwei. Lass mich nicht lügen. Ja, richtig, zwei. Zwei Brottrommeln waren da drin. Und dann denke ich plötzlich, Mensch, was tue ich da drauf? Und Gedankenblitz. Ich in den Kühlschrank reingerannt. Nichts drin, nur ein Stück Käse. Habe ich gedacht, Not macht erfinderisch. Käse in Scheiben geschnitten, so ein bisschen Butter auf Brot, dann Käse drauf und dann zusammengeklappt und dann habe ich das gegessen. Das war eine sehr leckere Speise, Käsebrot. Und Käsebrot war geboren, auch als Lied. Da habe ich gedacht, davon muss ich mal ein Lied machen. Das ist eine schöne Sache. Und da das Lied mit Essen zu tun hat, warum nicht in Essdur? Ja, da das Lied mit Essen zu tun hat, warum nicht in Essdur? Helge Schneider, Käsebrot. Der Musiker und Künstler Nils Koppbruch ist vor zwei Wochen in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 46 Jahren überraschend gestorben. Nach Angaben seines Hamburger Labels Trocadero ist Koppbruch friedlich eingeschlafen. Nähere Details zur Todesursache wurden nicht bekannt. Seine Frau und Mitarbeiter von ihm schrieben in einer Mitteilung, sie seien unfassbar traurig und zitierten aus Koppbruchs Lied In die Stille. Zitat: Und erzähl mir die Stille, Macht, dass ich weiß, du bist immer noch da, auch wenn du schweigst. Erst im August hatte er gemeinsam mit Giesbert zu Kniphausen die Band Kit Kopphausen gegründet und das Album I herausgebracht. Koppbruch war für seinen gitarrenlastigen deutschsprachigen Indie-Pop bekannt. Damit stand der Sänger auch bei der Reihe Hamburg Sounds von NDR 90.3 auf der Bühne. Für diesen Monat, für Oktober und November, waren zahlreiche Konzerte in Deutschland geplant, unter anderem in Göttingen, Osnabrück und beim Rolling Stone Weekender am Weißenhäuser Strand. Nils Koppbruch war bis 2005 Songschreiber, Texter und Sänger der Hamburger Band Fink. 2007 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum, Den Teufel tun. Außerdem war Koppbruch seit 1990 als Maler unter dem Pseudonym S.A.M., großgeschrieben, tätig. Sam. Er gestaltete zweimal die Trophäe des Hamburger Musikpreises Hans. Koppbruch hinterlässt seine Frau und einen Sohn. Ein Lied des Liedermachers, des Folk-Noir-Liedermachers Nils Koppbruch, im Niemandsland. Der Songwriter Nils Koppbruch ist tot. Nachdenklich, poetisch und doch greifbar. Aus Hamburg stammte er. Er war eine Größe in der Kulturszene der Hansestadt. Und erzähl mir die Stille, Macht, dass ich weiß, du bist immer noch da, auch wenn du schweigst. Die Zeilen aus dem Song In der Stille gehen einem aus einem traurigen Anlass natürlich nicht mehr aus dem Kopf. Ihr Komponist war eben jener Nils Koppbruch, der in der Nacht zum Mittwoch vor 2 Wochen verstorben ist. Kopbruch war ein großer Songwriter, schreibt die Taz. Nachdenklich, poetisch und doch greifbar. Und er war fester Bestandteil der Hamburger Kulturszene. Ein Maler, ein Musiker, fast liebevoll als Großstadt-Cowboy bezeichnet. Großstadt meint in diesem Fall Hamburg St. Pauli. Seiner Stadt und seinem Kiez blieb er treu. Erst als Koch, dann als Abiturient auf dem 2. Bildungsweg und vor allem als kreativer Geist. Musikalisch war Kopbruch ein Spätberufener. Erst mit Anfang 30 wurde er Frontmann der Indie-Band Fink. Fink heißt auf Englisch eigentlich Verräter. Knapp 10 Jahre und 6 Studioalben lang blieb er ihr Kopf und prägte mit der Mischung aus Folkelementen, traditionellem Country-Sound und sturen deutschen Texten eine ganz neue Form von Diskurspop. Umrahmt von Gitarre, Mundharmonika und Banjo waren es vor allem die Texte, die Kritiker und Fans an der Hamburger Band schätzten. Kopbruchs Weggefährte und zuletzt Duettpartner Giesberg zu Kniepausen sagte einmal im Interview: Als ich anfing, mich mit deutschsprachigen Texten zu beschäftigen, bin ich auf Nils Kopbruch und Fink gestoßen. Das war zu der Zeit ihres Albums Bam Bam Bam und mich ließ seine Musik nicht mehr los. Und wie ihm erging es vielen. Nach der Auflösung von Fink 2006 widmete sich Nils Kopbruch seiner Solokarriere. Musikalisch prägten seine Songs weiterhin Folkelemente, Country-Tugenden und die eigene, so unverkennbar markante Brummstimme. Mit ihr entwickelte sich der Hamburger zu einem scharfsinnigen Beobachter der Welt um sich herum. Düster im Duktus, aber immer mit augenzwinkernden Pointen und textlichen Kniffen waren seine Geschichten auf dem Solo-Debüt Den Teufel tun und dem 2010 folgenden Album Caruso. Kopbruch schaffte es, Country ohne Reibungsverluste zu übersetzen. Kopbruch war natürlich auch Maler, wie vorhin gesagt. In über 100 Ausstellungen zeigte er seine Gemälde, die man stets von der Wand weg für erschwingliche Preise kaufen konnte. Der Zeit, dem Hamburger Magazin, sagte Kopbruch einmal, er würde nicht für Kritiker malen, sondern für Wohnungen. Viel Lob bekam Kopbruch auch für sein aktuelles musikalisches Projekt Kit Kopphausen. Gemeinsam mit seinem Freund und Songwriter-Kollegen Giesberg zu Kniepausen und einigen Jazzmusikern veröffentlichte er Ende August das Album I. Ein Werk voller Gegensätzlichkeit und Kanten, auf dem beide sangen, einen freundschaftlichen Schulterklopfer als Unterstützung im Refrain vergaben und dann selbst in den Schatten des Duettpartners traten. Auch wir hier im Niemandsland trauern um diesen doch noch sehr jungen, talentierten, interessanten, fantastischen Songwriter, Liedermacher Nils Kopbruch. Bringen wir noch ein Lied von ihm, Nils Kopbruch, das Lied Den Teufel tun von dem gleichnamigen Album. Nils Kopbruch, Den Teufel tun. Tümpel will ich knien, wenn alle anderen fürchten oder tot sind, setz ich meinen letzten Mut aufs Spiel.

Show der zerdachten Welt. Nach mehr Fahrt zur Feuertaufe mit dem harten Kern. Amoklauf und Koma saufen unterm schlechten Stern. Und die Schuld wird zum Labyrinth. Niemand ist mehr da und Gott ist nur ein Kind. Hinter der Musik, totes Kapital, warten auf den Kick, bring das Ding nochmal. Abgesang der Dämmerungen, Leben im Zitat. Mutter so mit Engelszunge auf den Psychopath. Und die Nacht hat den Blick geleert. Klappe zu und durch mit meinem Flammenschwert. Trauer tropft als roter Faden auf die Tastatur. Herzblut zum Herunterladen von der Vollnatur. Und der Himmel wird gelb wie Gift. All die toten Clowns auf meinem Narrenschild. Das war natürlich nicht mehr Nils Kopbruch, das war Jochen Distelmeier von seinem Album Heute. Vielleicht wirklich, weil es so toll ist und weil er uns so gut gefällt und weil wir ihn auch erst vor kurzem entdeckt haben hier im Niemandsland, noch ein Lied, noch ein Song von Nils Kopbruch, ein Lied, das mir besonders gut gefällt. Das heißt Komm küssen. Nils Kopbruch. Und jo, hier ist er. Warum sollen wir noch warten? Wir stehen in einer offenen Tür und dahinter liegt ein goldener Garten. Sag doch, willst du nicht küssen mit mir? Sag mir doch, wo bist du gewesen? Sag mir, was du keinem sonst sagst. Willst du dich nicht neben mich legen? Frag mich, was du niemand sonst fragst. Allein verloren und ohne Beweise suchen wir den Weg durch die Stadt und wir würden so gern irgendwo bleiben. Sag doch, warum warten wir ab? Komm küssen, warum sollen wir noch warten? Wir stehen in einer offenen Tür und dahinter liegt ein goldener Garten. Sag doch, willst du nicht küssen mit mir? Wohnen sollen wir noch warten? Wir stehen an einer offenen Tür und dahinter liegt ein goldener Garten. Sag doch, willst du nicht küssen mit mir? Ja, man meint den jungen Bob Dylan auch herauszuhören, diese Kombination von Schlaggitarre und Mundharmonika und auch dieses schrammlige, leicht angekrächzte Gesanggesinge, das ist klasse, das gefällt uns, Nils Kopbruch. Hier im Niemandsland, 91.4 FM, meine Damen und Herren, es ist Samstag. Ein leicht regnerischer Tag, aber ich werfe gerade einen Blick aus dem Studiofenster und da tänzeln helle Sonnenstrahlen an der Hauswand. Scheint sich also ein bisschen aufzuklären. Inzwischen ist auch Werner hier eingetroffen. Wir haben leider keine Kopfhörer, da ist irgendeine Panne passiert, aber grüßen kannst du trotzdem, Werner, wenn du möchtest. Ich grüße hiermit. Gut, ist das alles oder hast du noch irgendwelche interessanten Meldungen? Kommentare, ja, aber die wollen wir doch, zeitgenössische Beobachtungen vielleicht den Hörern mitzuteilen. Gleich bringen, oder? Es ist 10:30, es ist deine Zeit, man. Es kann losgehen. Mono, was haben wir denn? Heute ist der 20., dann ist morgen der 21. Was ist da los hier in Spanien? Da gibt es mal wieder Wahlen in Galicien und in Euskadi. Tja, und jetzt können wir Lotto machen. Wer wird gewinnen? Einer wird gewinnen. Wer wird sein? Also dort? Im Baskenland ist klar, Werner. Da ja, wird da natürlich wer, die Links. Klar, ja? Ja, ja, die Linkskoalition, die EH Bildu, Euskal Herria Bildu, das Baskenland versammeln, die hat die besten Aussichten, die Wahlen zu gewinnen. Dann wird es natürlich eine Koalition geben zwischen PSOE und PNV. Die werden natürlich nicht zulassen, dass die Linken da regieren. Die sogenannten Abertzale Linken, Hassobjekt aller rechten und konservativen Regierungen. Und auch natürlich wegen ihrer Etta-Nähe natürlich gebäscht und geprügelt und gebeutelt und sogar verboten. Also mich würde das überhaupt nicht stören, wenn da mal zur Abwechslung Bildu gewinnen würde und nicht immer PNU würde. Jetzt sind ja die Sozis dran in der Koalition. Na naja, gut, was denkst du, wie die PP, die Partido Popular, abschneiden wird da in Euskadi? Ja, ich nehme an, die werden mit fliegenden Fahnen untergehen. Die Basken sind ja Gott sei Dank nicht so verdummt und so verblödet wie in anderen Regionen. Dein Wort in Gottes Ohr, ja, aber ich bin da nicht so sicher, weil und genauso in Galicien auch. Ne? Man Galicien könnte, ist ein anderes Brot. Ja, ja, aber man könnte annehmen, dass nach einem Jahr PP an der Regierung mit ihrer Politik, die sie gemacht haben, dass die dann runtergehen. Aber ich fürchte, das Gegenteil wird passieren. Ich glaube, dass PP noch mehr Stimmen kriegen wird als beim letzten Mal, sowohl in Galicien und auch in Euskadi. Und warum? Also ich glaube, dass einen großen Teil der Verantwortung dafür eben diese verdammte Nationalismusdebatte da hat, ja. Und also hier in Katalonien haben wir es ganz bewusst hochgekocht. Und Mas, der Chef von CiU, der will aus ganz eigennützigen Gründen eben davon ablenken, dass er verantwortlich ist, nicht nur die PP für die Verschlechterung unserer Lebensbedingungen. Und jetzt natürlich diese Geschichte, diese idiotische Nationalismusdebatte da, Identität und so, das hat die PP ganz bewusst aufgegriffen jetzt, ja, und dort ins Spiel gebracht. Und da wurde dann sowohl in Galicien als auch im Baskenland sehr viel darüber geredet und eben nicht über Arbeitslosigkeit oder Steuererhöhungen, Zwangsräumungen, Kürzungen und so weiter. Ja, ich bin einverstanden, das ist Kalkül, und das ist eine Debatte, die ist abgesprochen von den Herrschaften. Ja, ja. Also es hat beiden Seiten genützt. Ja, natürlich. Ne? Und wir werden sehen, was passiert hier in Katalonien. In 14 Tagen wird es ja hier auch Wahlen Sitzungen gehen. Und dann natürlich, wenn das passiert, dann werden sie sich ab Montag wieder auf die Brust schlagen und sagen, hier, die Bevölkerung unterstützt ja unsere Maßnahmen, ne? Und wir sind auf dem richtigen Weg, und dann der nächste Schritt dann wird dann sein, dann können sie sich auch sich leisten, den Rentnern an Karren zu fahren, ne? Und in aller Ruhe ihren Polizeistaat weiter ausbauen. Also ich glaube, das wird passieren. Ne? Wenn wir es nicht zu verhindern wissen und wenn die Leute nicht noch mehr protestieren. Es hat ja diese Woche, das werden wir vielleicht nachher im Nachrichtenblock auch noch ein bisschen kommentieren und besprechen. Es hat ja zum ersten Mal einen Elternstreik in der Geschichte Spaniens gegeben, das zum ersten Mal in der Geschichte dieses Landes. Und wie die Rechten sagen, 3000 Jahre Geschichte haben wir hier. Jetzt kommen die Katalanen und wollen uns hier ein Stück Land wegnehmen. Jedenfalls 3000 Jahre Geschichte. Und zum ersten Mal gibt es einen Elternstreik, wo Eltern und Kinder, und der wurde wirklich zu 80% befolgt. Die rechte Regierung sagt natürlich nur 21%. Das machen die aber gerne, das wissen wir. Und das ist etwas Neues. Das ist wirklich, das ist eine neue Dimension. So etwas hat es noch nie gegeben in diesem Land. Und das zeigt eigentlich, dass die Leute stinksauer sind, wütend sind und dass ein unheimliches Potenzial da ist. Nur dieses Potenzial kann sich leider noch nicht umsetzen in eine politische Macht beziehungsweise in eine Kraft, die dieses Gesindel eigentlich verjagen kann. Das ist noch nicht so weit. Ja, also diese Elternverbände da, AMPAS, und die haben also tatsächlich den Streik der Schüler und Studenten unterstützt, sich offiziell ausgesprochen, dass es sie das unterstützt, diese Ziele. Und eigentlich müsste doch die PP da ganz zufrieden sein darüber. Das ist doch, was sie immer propagieren. Die Familie muss zusammenstehen und so. Jetzt passiert's, jetzt ist auch wieder nicht recht. Ne? Naja, Werner, was sie propagieren, ist ja eigentlich die Schäfchenfamilie. Demütig den Hut ziehen vor dem Gutsherrn, am Straßenrand stehen, auch mal ein paar Schlag auf den Rücken in Kauf nehmen und eigentlich dienen. Das Volk soll den Herren dienen, demütig den Hut lupfen und das Maul halten. Sowas wollen die natürlich, und das Volk will das nicht. Das Volk muckt auf, und irgendwann hoffe ich, dass die Wut so hochkocht, dass das Volk diese Leute auch wirklich entmachtet und für ihre Diebstähle und für ihre Verbrechen auch bestraft. Das hoffen wir, dass das bald passieren wird. And would you take... Gut, ich würde sagen, passend zum Thema, das Spiel ist aus. Das Thank you. einfach spektakulär, die Gruppe Laibach, die jugoslawische, ex-jugoslawische Gruppe Laibach mit ihrem Lied Das Spiel ist aus, raus von ihrem Album Anthems. Das berühmte Album, auf dem sie Popballaden in einem unverkennbaren, staccatoartigen, martialischen Laibach-Stil singen und damit auch das Popgeschäft entlarven als ein Geschäft der Massen. Und sie vergleichen Popkonzerte mit politischen Massenaufmärschen, wo die Fans im Konzert einem Führer zujubeln, der vor ihnen steht, wo sie die Gesten nachahmen und wo der Führer die Masse zum Vibrieren bringt. Laibach sehr kritisch, sehr avantgardistisch, im damaligen Jugoslawien auch verboten, weil sie, um zu provozieren, zum Teil in Happening-Form mit Fantasieuniformen, unter anderem auch deutschen Wehrmachtsuniformen, auf der Bühne auftraten und die Leute wirklich zum Nachdenken brachten. Laibach. Wir hatten letzte Woche berichtet über den Undercover-Journalisten Kuban. Blut muss fließen, hieß sein Buch, beziehungsweise heißt sein Buch. Und dieser Kuban, der Undercover unter Nazis war, hat auch einen Dokumentarfilm produziert. Und ich würde sagen, da können wir nicht reingucken, aber wir können reinhören. Hören wir mal rein in den Dokumentarfilm. Wenn Adolfo Kaminski das sähe, was wir Ihnen jetzt zeigen, ich glaube, es würde ihn zur Verzweiflung treiben. Und nicht nur ihn. Ein Journalist hat jahrelang heimlich in der Neonazi-Szene gefilmt, und zwar bei Rockkonzerten, bei denen Hitlergruß und antisemitische Hetze ganz normal sind. Die Bands heißen Rassenhass, Blutrausch oder Arische Rebellen. Die Bilder und Töne machen einen fassungslos. Aber ebenso fassungslos machen einen die desinteressierten Politiker, die in diesem Film auftreten, und dass diese Dokumentation bis heute keinen Verleih gefunden hat. Tom Fugmann über den Film Blut muss fließen, Undercover unter Nazis. Deutschland zeigt seine hässliche Fratze. Fast an jedem Wochenende irgendwo in der Provinz. Nazi-Konzerte sind konspirativ. Die Lieder mit volksverhetzenden und verbotenen Texten sind vertonter Hass auf Juden, Schwule, Kommunisten, Ausländer. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass solche Lieder heute noch gesungen werden. Das war für mich wirklich unvorstellbar. Und dann war auch in meinem Magen, also wirklich spürbar, eine Säure vorhanden, die ihn fast zu zerfressen drohte. Die Nazis wähnen sich unter sich, doch sie sind es nicht mehr. Und das ist sein Verdienst. Thomas Kuban recherchiert jahrelang undercover in der Neonazi-Szene. Getarnt mit versteckter Kamera. Er zieht sich an wie ein Nazi und benimmt sich während des Konzertes auch wie einer. Und riskiert dabei viel. Im Internet kursieren Morddrohungen gegen ihn. Deshalb gibt er Interviews nur in Verkleidung, mit Perücke und Sonnenbrille. Und auch sein Name ist nur ein Pseudonym. Es gab auch vor jedem Dreh eine Phase mittags, wo man eigentlich am liebsten abbrechen möchte. Wo man sich fragt, wieso mache ich das nochmal? Weil letztlich ist es halt lebensgefährlich, wenn die einen mit der Kamera erwischen, prügeln sie auf und ein. Krankenhausreif geschlagen ist man schnell, da kann man auch tot sein, das hat man einfach nicht in der Hand. Unfassbar sind bei Konzerten auch die Reaktionen des Umfelds. In Österreich filmt Kuban, wie Polizisten fast vertraut mit den Nazis plaudern, sich die Hand geben. Kurz danach werden Texte skandiert, die auch dort verboten sind. Dass Konzerte also quasi im Herzen eines Dorfes in einer klassischen Gaststätte im Hinterzimmer stattfinden können und die Neonazis am Stammtisch vorbei flanieren, rein und rausgehen, um sich ihr Bier zu holen, das zeigt natürlich ganz deutlich, dass da ja doch durchaus manche sagen, na ja, die Jungs müssen wir mal nicht so ernst nehmen, die singen halt ihre Lieder, aber die toben sich da aus und dann ist schon wieder vorbei. Und ich glaube, das sind genau die fatalen Faktoren, warum Neonazis in diesem Land eine Chance haben. Thomas Kuwan besucht für den Film noch einmal die Konzertorte, redet mit Kennern der Szene. Und er will von Politikern wissen, warum man die Nazis gewähren lässt. Danach fragt er auch den damaligen bayerischen Innenminister Beckstein. Wie kann es sein, dass Nazi-Konzerte in Deutschland rechtsfreie Räume sind? Sie werden kein konspirativ organisiertes Neonazi-Konzert finden, bei dem Sie keine Straftaten haben. Und auch in Bayern sind da Dinge gelaufen. Wie wird's die langen Messer auf dem Bürgersteig? Lass die Messer flutschen in den Judenleib. Und da ist natürlich schon die Frage, warum macht da die Polizei nichts? Sie sprechen auch an diese Privatveranstaltungen. Die Frage, was Sie als Straftat ansehen und was die Staatsanwaltschaft zur Anklage bringt, ist möglicherweise unterschiedlich. Das sind definitiv verbotene Texte. Becksteins Äußerungen wirken geradezu naiv angesichts der bestürzenden Bilder, die Kuban gefilmt hat. Die Nazi-Rockszene radikalisiert und ist ein ständiger Nährboden. Zunächst für Gedanken, später vielleicht für Taten. Für die Nazi-Bewegung sind die Terroristen viel unbedeutender als gerichtlich genehmigte Nazi-Konzerte, wo Jugendliche angesprochen werden können, wo Jugendliche geworben werden für die Neonazi-Szene. Und es wird eben umgekehrten Schluss draußen. Eine starke Bewegung macht die Wahrscheinlichkeit groß, dass Terrorismus möglich ist, weil ein entsprechendes Unterstützernetzwerk dann potenziell vorhanden ist. Der Film zeigt eine seltene Innensicht. Nicht nur die Konzerte, sondern auch die Struktur und die Hintergründe. Wie verbotene Musik verkauft wird, wie NPD-Abgeordnete mitmischen. Regisseur Ohlendorf und Autor Kuban haben den Film und die jahrelangen aufwendigen Recherchen selbst finanziert. Es war für uns im Ergebnis ganz klar, wir kriegen keine Unterstützung. Immer mit verschiedenen Argumenten, manchmal auch gar kein Argument mehr. Es kam einfach keine Antwort mehr zurück. Und das war für uns schon sehr bedrückend, einfach zu merken. Und natürlich auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Dieses Thema interessiert ja gar niemanden. Peter Ohlendorf reist jetzt mit seinem Film durch Deutschland, auf Einladung von Initiativen und engagierten Kinobetreibern. Und während sich Regisseur und Autor tief verschuldet haben, feiern die Nazis weiter ihre Konzerte. Fast jedes Wochenende irgendwo in der deutschen Provinz. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. So sieht's aus. Behörden, Polizei machen sich gemein mit Neonazis, verharmlosen das Thema, Polizisten schütteln Neonazis auf Konzerten die Hand. Muss man natürlich nicht unbedingt verallgemeinern, nicht alle Polizisten würden so etwas begrüßen, aber zumindest die Polizisten, die bei solchen Konzerten zum Einsatz kommen. Undercover unter Neonazis, unter Nazis, ein Dokumentarfilm, Deutschland 2012, Regie und Buch Peter Ohlendorf, Kamera Thomas Kuban und Peter Ohlendorf. Der Film hat 87 Minuten Länge und wird in Deutschland in den Kinos gezeigt. Die Asche der abgebrannten Häuser ist noch warm, die Toten noch nicht begraben. Da werden schon wieder Leute eingefahren und geprügelt, weil sie es nicht einfach hingenommen haben. Vor 1000 Glatzen, da war schon Konzert und sie sagen, na und das hat sich niemand beschwert. Stehen Leute gegen Faschisten auf, gegen die lassen sie ihren Hass freien Lauf. Mit Rassismus gegen die eigene Lehre, mit Terror gegen die eigene Not. Die Lüge in ihren Köpfen heilt, erzeugt in ihren Herzen Gewalt. Schau dir die entzählten Gesichter an, sie wissen nicht, worüber sie 91.4 FM, Kontrabanda, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 20. Oktober 2012. Wie immer kritische Berichte, interessante Beiträge und tolle Musik. Wir loben uns selbst. Hier ist schon ein bisschen älter, ist aber auf der neuen Platte drauf. Habe ich aber eigentlich geschrieben, als ich den Teufelton geschrieben habe. Manche Sachen müssen ein bisschen länger liegen, bevor sie richtig gut sind. Dies hier ist eins davon. Das heißt Wort im Wasser. Fenster, nur ein flüchtiger Blick. Egal wer dabei war, du wusstest von nichts. Dein Haus steht auf Lügen und der Wind weht schon rein. Du hast mich enttäuscht und jetzt bin ich frei. Weich war dein Kissen und die Decke war warm. Alles war friedlich und einfach und klar. Du bist das Keller, die Mauer der Dach. Du hast mich enttäuscht und jetzt bin ich wach. Ich weiß nicht, wer du bist und nicht, wer du nicht bist. Nur du bist nicht der, der du bist. Umsonst scheint die Sonne und der Himmel ist weiß. Du hast mich enttäuscht und jetzt bin ich frei. Ich schluckend im Sand, rief Worte ins Dunkel und klopfte die Wand. Du stehst am Fenster und ich geh vorbei. Du hast mich enttäuscht, tut mir leid. Nils Kopbruch spielt in einem Hamburger Plattenladen und stellt seine neue CD Caruso vor. Die Leute stehen vom Schaufenster und gucken rein und die stehen auch im Laden und freuen sich, den Nils so nah zu haben. Und jetzt gibt's einen kleinen Applaus. Und wie gesagt, leider ist Nils Kopbruch überraschend verstorben. Wir trauern natürlich mit um ihn, besonders Bammel, der gerade ins Studio gekommen ist. Wir gucken mal gerade. Hallo Bammel. Ja, hallo, moin moin. Guten Morgen, schön, dass du mal wieder hier bist. Ich freue mich auch hier zu sein. Super Sache. Tür war leider abgesperrt unten, deswegen. Ja, wir haben aber dann unseren Eiltüraufschließer runtergejagt. Werner, der ist dann ganz schnell gekommen und hat dich gerettet. Sag mal Bammel, ich war gerade doch ein bisschen erschüttert, als du mir sagtest, dass du Nils Kopbruch kanntest und dass dich die Nachricht jetzt erst hier erreicht hat, dass er tot ist. Ah, ich bin ein bisschen erschrocken, ja. Hm. Er hat ja ganz oft früher Musik gemacht in 3001 Kino, wo ich früher in Hamburg gemacht habe. Und ich kenne ihn eigentlich recht gut, aber ich habe seit den Jahren, wo ich jetzt weg bin, keinen Kontakt mehr gehabt. Ja, wie gesagt, hier im Niemandsland, wir haben den erst jetzt entdeckt, vor zwei Wochen genauer gesagt, als die Nachricht über seinen Tod durch alle Medien eilte und kam. Und dann habe ich mal in YouTube reingehört und ich bin wirklich angenehm, sehr angenehm überrascht über diese Folk-Noir-Balladen, die er da singt und auch die Art, wie er Musik macht, das gefällt mir total. Fink kannte ich schon, aber ich konnte die noch nicht zusammenbringen, die Gruppe. Ja, okay. Wie gesagt, ein toller Künstler und ein sehr liebenswerter Mensch. Schade, dass er nicht mehr unter uns wollt. Ja, ich sende mal Grüße nach Hamburg, in traurige Grüße in dem Fall. Gut, wir bringen jetzt einen kleinen Katastrophenblock und danach gibt's Bammel, du hast uns einiges mitgebracht. Vielleicht machst du schon mal eine kleine Vorankündigung, was es da alles gibt. Kino natürlich. Ja, das letzte verlängerte Wochenende, dieser 12. Oktober, dieser lästige Feiertag hier in Spanien, war verregnet und ich bin nach Sitges gefahren, habe das lange Wochenende dort auf dem Filmfestival verbracht, das Fantasy- und Horrorfestival, und habe dort ein bisschen Filme geguckt und habe meine Eindrücke zusammengeschrieben zu einem kurzen Manuskript und das werde ich gleich vortragen. Toll, und Victoria wird uns auch einiges erzählen über das Filmfestival hier, das Goethe-Institut organisiert hat, Victoria? Genau, mit fördert sozusagen und das fängt am 24. an, also nächste Woche. Gut. Das heißt, nach dem Katastrophenblock jede Menge Kino. Werner hat auch noch einiges im Petto. Kultur, das neue Kulturmagazin vom Goethe-Institut und. Ja, das ist ja was. Okay. Alemaniaren aktualitateari buruz irrati programa bat entzuten ari zarete. Kontrabanda irratian, 91.4 FM. Es ist Samstag, der 20. Oktober 2012. Die vermischten Nachrichten, Katastrophen und kommentierten Meldungen im Niemandsland. Zuerst einmal Thema Baskenland. Es herrscht Aufbruchsstimmung vor den Wahlen zum dortigen Regionalparlament und es herrscht Nervosität in Madrid. Am morgigen Sonntag finden in den drei bevölkerungsreichsten Provinzen des Baskenlandes, der baskischen autonomen Gemeinschaft, CAV, Wahlen zum Regionalparlament statt. Das Linksbündnis EH Bildu, Euskal Herria Bildu, das Baskenland versammeln, könnte dabei stärkste Partei werden. Madrid bereitet das jetzt schon schlaflose Nächte, weil die Wirtschaftskrise auf der einen und die Aussicht auf eine Lösung des politischen Konflikts zwischen dem Baskenland, Spanien und Frankreich auf der anderen Seite eine politische Aufbruchsstimmung in Richtung Unabhängigkeit in der baskischen Bevölkerung erzeugt haben. Als Initiation und Initiatorin der Friedensstrategie, die vor einem Jahr zum Ende des bewaffneten Kampfes der baskischen Organisation ETA führte, genießt die baskische Linke hohes Vertrauen in der baskischen Bevölkerung. Die Versuche der rechten spanischen Regierung, sich der Konfliktlösung zu verweigern und insbesondere die Politik harter Sondergesetze gegenüber den etwa 700 baskischen Gefangenen beizubehalten, stoßen auf Unverständnis der überwiegenden Mehrheit der baskischen Bevölkerung. Alle Umfragen sehen das Bündnis Linker und Sozialdemokraten Unabhängigkeitsparteien EH Bildu, dessen Rückgrat die baskische Linke bildet, weit vorn. Das Wahlbündnis könnte es schaffen, nahezu gleich auf mit der einst so mächtigen baskischen konservativen Partei PNV zu liegen und vielleicht sogar zur stärksten Kraft zu werden. Dazu trägt auch der neoliberale Kurs der spanischen Regierung und des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy bei. Die Kürzungen im Sozialbereich, bei Bildung und Gesundheit empört die in großen Teilen solidarische baskische Gesellschaft zutiefst. Zwar trifft die Wirtschaftskrise das Baskenland nicht so hart wie andere Regionen Spaniens, aber die Arbeitslosigkeit ist mit 14% enorm hoch. Trotz guter Ausbildung sehen viele Jugendliche keine Perspektive. Mit zwei erfolgreichen Generalstreiks in diesem Jahr haben die baskischen Gewerkschaften gegen diese Politik mobilisiert. Es gibt genügend Geld, erklärt die Spitzenkandidatin des linken Unabhängigkeitsbündnisses Laura Mintegi. Das Problem sei die Verteilung, denn 1,3% der baskischen Bevölkerung besitzen 44% des Reichtums. Für Laura Mintegi ist EH Bildu nicht einfach eine weitere Wahloption, sondern eine neue Art der Politik. Wir haben einen Fuß auf der Straße und den anderen in den Institutionen. Die aktive Einmischung der Bürger in politische Entscheidungen ist für die Schriftstellerin ein wichtiges Ziel auf dem Weg hin zur Unabhängigkeit des Baskenlandes und zu einer anderen, solidarischen Form der Gesellschaft. EH Bildu kann dabei auf Erfolge verweisen. Gipuzkoa, die vom Bündnis seit über einem Jahr regierte Provinz der CAV, hat die Krise bisher am besten gemeistert und in den mehr als 100 Städten und Gemeinden, in denen EH Bildu den Bürgermeister stellt oder die Bürgermeisterin, führte es basisdemokratische Formen der Entscheidung ein, insbesondere, Achtung, sehr wichtig, in den wichtigen Fragen der Budgetplanung. Es ist nun bekannt, dass in keinem anderen Land so tief in die öffentlichen Kassen von privaten Händen gepackt wird wie hier. Vielleicht Italien noch. Die Regionalpartei PSE der spanischen Sozialdemokraten, PSOE, stellt mit Pachi López zwar derzeit den Lehendakari, den baskischen Regierungschef, aber als einer der beiden Verlierer der Wahl steht sie neben der rechten Partei schon fest. Nach der letzten Wahl im März 2009 konnte sie die Regierung der baskischen Provinzen nur wegen der Verbote aller Parteien der baskischen linken Unabhängigkeitsbewegung übernehmen. Diese Politik der Ausgrenzung der baskischen Linken ist jedoch inzwischen gescheitert. Toll, mitten in Europa werden ganze Parteien verboten und meines Wissens hat da auch niemand groß sich aufgeregt oder protestiert. Die PNV übt sich derweil in Mehrdeutigkeiten. Ihr Spitzenkandidat Íñigo Urkullu vermeidet deutliche Aussagen zur Unabhängigkeit und spricht vage von mehr Autonomie. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die PNV versuchen wird, in einer Koalition mit der PSE die Regierung zu bilden und den Lehendakari zu stemmen. Zu laut darf sie das jedoch nicht sagen, um die vielen Anhänger, die für das Selbstbestimmungsrecht der Basken eintreten, nicht zu verprellen. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Gabriel hat Zweifel an Rente mit 67. Der SPD-Vorsitzende erwägt im Falle einer Regierungsübernahme im kommenden Jahr, die Erhöhung der Lebensarbeitszeit zu kippen. Der Rheinischen Post sagte Gabriel, die SPD könne den Weg zur Rente mit 67 nur weitergehen, wenn mehr getan werde, um ältere Beschäftigte in den Betrieben zu halten. CSU setzt Parteitag in München fort. Im Mittelpunkt steht eine Rede des Parteivorsitzenden Seehofer. Gestern hatte er den Euro-Rettungskurs der Bundesregierung gestützt und die geplante Bankenaufsicht gelobt. Ein weiteres Thema der Delegierten ist der Kampf gegen Altersarmut. Bundesinnenminister Friedrich zu Rechtsextremismus in Deutschland. Der Zeitung Welt am Sonntag sagte er, weiterhin lebten mehr als 100 gesuchte Personen im Untergrund. Friedrich rechnet allerdings nicht mit Nachahmern der Neonazi-Gruppe NSU, der 10 Morde zur Last gelegt werden. Gewalt sei aber möglich. Weltsicherheitsrat verurteilt Anschlag in Beirut. UN-Generalsekretär Ban rief den Libanon auf, sich nicht provozieren zu lassen. Bei der Explosion einer Autobombe in Beirut war am Abend ein hochrangiger Offizier des libanesischen Geheimdienstes getötet worden. Er galt als Kritiker der syrischen Regierung. Insgesamt starben 8 Menschen. Pipeline brannt im Westen Mexikos. Dabei wurden nach Berichten lokaler Medien 2 Menschen verletzt. Ein Sprecher des staatlichen Energiekonzerns Pemex sagte, ein Bagger habe die Gaspipeline beschädigt. Es ist bereits das 4. Unglück in einer Anlage des staatlichen Mineralölkonzerns seit August. Das Wetter. Vor allem im Südosten länger neblig trüb, sonst meist sonnig, im Westen und Nordwesten auch dichtere Wolkenfelder, 13 bis 25 Grad. Vielen Dank, das war ein Beitrag der ARD, von den Kollegen übernommen von der ARD. Vielen Dank nach Hamburg an die ARD. Wir haben es gehört, Katastrophen, Verletzte, Mordanschlag, die Autobomben in Beirut gehen wieder los, das erinnert fatal an die 70er Jahre, an den Libanonkrieg. Es wiederholt sich alles, die arabische Welt kommt nicht zur Ruhe, alles scheint in einen ewigen Kreislauf von Hass, Terror und Anschlägen gefangen und eingebunden zu sein. Dann ein paar aktuelle Meldungen. Vom heutigen Samstag werfen wir erst noch einen Blick auf die Tagesschauseite.de hier im Internet. Da hatten wir schon gesagt, Gabriel droht mit Aus für Rente ab 67. Wir wissen ja, SPD links blinken und rechts abbiegen. Jetzt droht er, solange er nicht an der Macht ist, aber sobald sie dran sind, gibt es wahrscheinlich Rente erst ab 70. Muss man leider sagen, wir haben solche Fälle schon erlebt. Und dann gibt es einen Beitrag auf der ARD-Seite über die 16 Bundesländer und ihr Weg zum Abitur. Wie lange braucht man wo zum Abitur? In der Bildungspolitik galt bislang, jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen. Ab 2017 soll es nun in den Kernfächern gleiche Leistungsanforderungen geben. 6 Länder wollen schon 2014 starten. Dann gibt es eine gute Meldung, gibt es ja auch. Naturschutz, Artenschutz. Industriestaaten verdoppeln Naturschutzhilfen. Die Industriestaaten sollen ihre Naturschutzhilfen an Entwicklungsländer ab 2015 auf jährlich 7,7 Milliarden Euro verdoppeln. Darauf einigten sich Delegierte aus 193 Staaten bei der UN-Artenschutzkonferenz im indischen Hyderabad. Umweltschutzorganisationen lobten den Kompromiss als großen Erfolg. Eine Meldung aus Putinland. Russische Behörden verhaften Ölmanager. Das klingt ja eigentlich gut, Ölmanager verhaften. Das ist immer eine gute Nachricht, aber was steckt dahinter? Es geht um enorme Summen und um ein Erdölmonopol in Russland. 28 Milliarden Dollar bietet Russlands Staatskonzern Rosneft für den britisch-russischen Ölförderer TNBP. Während man bei BP noch über den Milliardendeal berät, wird ein russischer Manager des Joint Ventures verhaftet. Über russische Manager ist ja einiges bekannt. Abramowitsch und Konsorten, die kaufen Fußballclubs, leben in Saus und Braus, haben ihre VIP-Lounge, ihre Yachten hier in Barcelona im Hafen, lassen sich an die 20, 30 Prostituierte einfliegen, ziehen sich mit denen in die VIP-Lounge zurück, bestechen Bürgermeister, kaufen ganze Städte. So sieht's aus, meine Damen und Herren, die Privatisierung der Welt. Diese Herren bilden vielleicht schon, Werner, wenn das vielleicht Sinn gibt, wenn ich das so sage, die bilden vielleicht schon eine Art private Weltregierung, die schon in Aktion ist, die operiert, unabhängig von allen staatlichen Beschränkungen und Institutionen. Formell besteht ja schon diese Weltregierung. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass die sich dann in bestimmten Abständen treffen, um ganz konkrete Sachen zu besprechen und einen Fahrplan festzulegen. Du machst das und ich mach das und dann passiert das. Sondern diese normalen Treffen, da sitzt man zusammen und schwätzt. Und so ganz grob werden da die Linien dann vorgegeben. International, ne? Ja, und was dazu gehört zu dieser Verschärfung, was du vorher in Bezug aufs Baskenland gesagt hast, ne? Verboten, da werden ganze Parteien verboten in unserer Demokratie hier. Es wird ja praktisch jeden Tag immer mehr und alles verboten. Also inzwischen ist fast einfacher, sich zu fragen, was ist denn überhaupt noch erlaubt, ja? Oder? Also jetzt kommt die letzte Geschichte vor zwei Tagen. Der Generaldirektor der Polizei in Madrid fordert jetzt, dass man keine Videos mehr in YouTube stellen kann, keine Fotos mehr machen kann von Polizisten im Einsatz. Das ist doch wunderschön, ne? Das soll verboten werden. Dann Rauchen ist ja schon länger verboten, aber da sieht man wieder, jetzt ist eben nicht für alle gleich. Also wenn ich in eine Kneipe gehe und zum Bier noch ein Zigarettchen rauchen will, das darf ich nicht, ne? Aber die Leute, die sich's leisten können, in einer Nacht mal 100.000 Euro schnell zu verlieren, die gehen dann nach Euro Las Vegas und die dürfen da rauchen. Ne? Also da mit dem Verbot ist eben auch nicht so klar die Sache. Ne? Dann Vermummungsgebot soll es geben. Ja? In Zukunft sollen Demonstranten abgegriffen werden, nur wenn sie ein Halstuch tragen, dass sie dann notfalls hochziehen können. Und wer fordert das? Die Polizei natürlich. Genau die, die dauernd und permanent vermummt rumlaufen, ja, die eigentlich identifiziert sein müssten mit ihrer Nummer, deutlich sichtbar, die tragen müssten. Niemals wird es gemacht von keiner Polizei und die Vorgesetzten, die decken das natürlich ab. Ne? Dann soll verboten werden, zum Beispiel die Hymne auszupfeifen, die Nationalhymne oder staatliche Hoheitssymbole oder Flaggen zu beleidigen und so in dieser Richtung geht's weiter. Werfen wir einen Blick auf die Homepage des Nachrichtenmagazins Der Spiegel vom heutigen Samstag. Da gibt's erstmal einen Aufmacher, ein Riesenfoto von Barack Obama. Obama attackiert Romney mit Romney-Diagnose. Wir haben ja gehört diese Woche, dass Romneys Sohn versprochen hat, Obama die Fresse einzuhauen. Das ist ungefähr das Niveau im amerikanischen Wahlkampf. Er hat gesagt, er hatte Lust, ihm die Faust ins Gesicht zu schlagen. Die Twitter-Kanäle glühen, der Gegner grummelt. Barack Obama hat im US-Wahlkampf eine heftige Attacke auf Konkurrent Mitt Romney. Wir wissen, den rechtsradikalen Milliardär, der sich so gerne in Sozialpolitik übt, hat also die Attacke gegen diesen Mann gefahren. Dieser leide unter Romney-Sie, weil ihm in der Steuerpolitik immer wieder wichtige Details entfallen. Der Republikaner reagiert dünnhäutig. Naja, wir wissen, Steuerpolitik, die Reichen bringen ihr Geld ins Ausland, die zahlen einen relativ geringen Steuersatz, schimpfen aber auf die Arbeitslosen und die Armen und benehmen sich wirklich wie, man muss das wirklich sagen, sie benehmen sich wie in einer Kneipe, wenn Leute betrunken sind und fangen an zu schimpfen, so benehmen sich die rechten Politiker in den USA. Dann haben wir vorhin kurz gehört, Innenminister Friedrich meint, es leben mehr als 1000 Neonazis im Untergrund. Naja, wenn er das schon sagt, warum nimmt er sie nicht fest? Davon sind wahrscheinlich 80 Mitglieder seines Verfassungsschutzes und die anderen 20 sind Polizisten. Deshalb werden die auch nicht festgenommen. Parteitag in München, CSU-Politiker mosern über Seehofers 9-Euro-Kurs. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Wir wollen die Hörer nicht langweilen mit diesem Eurokurs-Gerede. Werner, du hast da vielleicht Hintergrundinformationen? Also Bayern sich natürlich auch unabhängig machen will und dass sie dann den Euro abschaffen und den Wolpertinger einführen wollen. Den was? Bitte? Den was Wolpertinger. Was? Den Wolpertinger, was ist denn das? Werner, Teifi, Kreuztürken, was ist das? Ist ein, historisch so ein bayerisches Fabelwesen. Das, ja, Teifi. Ja. Gut. Okay. Sollen sie einführen? Wir fänden es gut, sollen sie einführen. Afghanistan, 6 Polizisten vergiftet und dann erschossen. Naja, das sind so Meldungen, die passieren jeden Tag. Drohnenkrieg, dann USA schickt Flugzeugträger ins südchinesische Meer. Das ist natürlich schon mal eine heftigere Meldung. Es soll ein Signal an Peking gerichtet sein. Signal an Peking, tolles Signal. Die USA verstärken ihre Militärpräsenz in den Gewässern von Südchina. Der Flugzeugträger USS George Washington wird in die Region verlegt. Es ist eine Machtdemonstration Richtung China, das sich mit Nachbarländern wie Japan um die Senkaku-Inselgruppe streitet. Und da wissen wir natürlich, auf wessen Seite die USA steht. Dann gibt es eine Top-Meldung heute im Spiegel. Ein schwuler Boxer wird vorgestellt. Cruz gewinnt ersten Kampf nach Outing. Er brach ein Tabu. Als erster aktiver Boxer bekannte sich Orlando Cruz zu seiner Homosexualität. In Florida gewann der Puerto Ricaner jetzt den ersten Kampf nach seinem Outing gegen Jorge Pazos und hofft nun auf einen Fight um den Weltmeistergürtel. Schwule Boxer, schwule Fußballer haben sich ja schon geoutet, meines Wissens. Ich weiß nicht, ob ihr da Informationen habt über schwule Fußballer, die sich geoutet haben. Bammel? Ja, ich war neulich in der kubanischen Kneipe und da machte diese Meldung auch ihre Runde und mehrere von den Typen meinten gleich, der Typ wäre für sie gestorben. Ja. Da kann man mal sehen, was sozusagen die lateinamerikanischen Machos davon halten, wenn kubanische Boxer, puerto-ricanische Boxer, Entschuldigung. Sich als schwul outen, das ist glaube ich nicht so einfach. Ich kann auch eine Anekdote erzählen, als ich 1986 auf Kuba war, da war ich mit einem Kumpel zusammen und der hatte rote Fußballschuhe an. Damals, 1986, Achtung, heute hat das jeder auf dem Fußballplatz. Wie oft hörten wir hinter uns gezichelt, Maricon, Maricon, Schwuler, Schwuler, Schwuchtel, Schwuchtel. Einfach, und wir haben uns überlegt, warum sagen die das? Wir gehen hier nicht Händchen halten, wir sahen noch nicht sehr, sagen wir, homosexuell aus, zumindest nicht dem Klischee entsprechend, aber dann kamen wir drauf, mein Gott, die Schuhe, wir haben auch gefragt, ich habe mir einmal rumgeredet und sag mal, was ist hier los? Ich konnte schon ein bisschen Spanisch, warum sagst du sowas, wie kommst du da? Und dann hat er auf die Schuhe geguckt und da wussten wir, es waren die Schuhe, rote Schuhe, Kuba. Haben die tatsächlich Maricon gesagt? Vielleicht haben sie Malecon gesagt, Maricon, das I war hier die entscheidende Sache. Wir machen es heute nicht so lange, wir gehen noch eine Zeitung, gucken wir uns noch an. Ich schlage mir selber vor und mache das dann auch. Die Zeitung www.jungewelt, da lohnt sich auch immer drauf zu gucken, weil die eben meines Erachtens nach mit einer der kritischsten Presseorgane sind. Und es geht jetzt um einen Piratenprozess auf der Homepage der Jungen Welt. Hamburg, 10 Somalis müssen nach bewaffnetem Überfall auf Handelsschiff für 2 bis 7 Jahre ins Gefängnis. Die Regierung will private Sicherheitsdienste auf See zulassen. Das ist die Top-Meldung. Dann zerfallender Staat. Ein Jahr nach der Ermordung von Gaddafi bietet Libyen ein Bild der Zerrüttung. Da gibt es eine Reportage von Herrn Knut Mellentin zum Thema Libyen. Wir erinnern uns, vor einem Jahr hat die NATO praktisch die freien Demokraten in Libyen gerettet und hat da ein Paradies aufgebaut. Dieses Paradies stinkt aber nach Korruption, Verbrechen, Vergewaltigung, Plünderung und Mord und Folter. Nur redet da niemand mehr von, das ist der Unterschied. Dann ein historisches Thema vor 90 Jahren, am 14. und 15. Oktober 1922 fand in Coburg der erste deutsche Tag statt. Da gab es die Aktion Straße frei für die Nazis. Thank you. spricht die Sendung Niemandsland aus Barcelona von den zwei österreichischen Mädels Pia und Hanna, die ein bisschen Urlaub verbringen aus der Steiermark. Allen diesen Radiosender zu hören. Kommen wir zum Thema Kino, kommen wir zum Thema Film. Zwei unserer Gäste bzw. Mitarbeiterinnen haben heute etwas vorbereitet. Vielleicht beginnen wir mit dir, Bammel. Hallo nochmal. Ja, hallo. Danke nochmal für die Einladung. Ja, toll. Wir freuen uns auch, dass du hier bist. Bitte, dein Thema. Okay, Sitges 2012. Ich war in Sitges beim Filmfestival und passenderweise haben sie das Festival unter das Motto Apokalypse gestellt. Und auf den 12. Oktober, den spanischen Nationalfeiertag, den Zombie Walk, den traditionellen, gelegt. Das fand ich eine prima Idee, um dieses Geschehen zu kommentieren. Ich habe meinen Beitrag zu einem Manuskript zusammengefasst, das werde ich jetzt einfach vorlesen, weil es ist so viel Gedankenspiel dabei gewesen, dass ich das nicht aus der Hüfte machen kann. Das Filmfestival von Sitges stand in diesem Jahr unter dem Motto Apokalypse und man hatte aus der unglaublichen Vielfalt an Horror, Thriller, Fantasy und Trickfilmproduktionen aus aller Welt, Länder, darunter Asien, Lateinamerika, Afrika und vieles mehr. Neben den aktuellen Filmkunstwerken der renommierten Regisseure, wie zum Beispiel Panic Ratanaruang, dem fantastischen Holy Motors von Leo Carax, Cosmopolis von David Cronenberg, beide demnächst hier in Barcelona im Kino zu sehen, deswegen spare ich mir die aus. Dem Cannes-Gewinner Beast of Southern Wild von Ben Zeitlin, den neuen Film von Guy Madin, Kim Ki-duk, Carlos Regadas, Apichatpong, Veda Setakul und vielen anderen. Zwischen einer Vielzahl von aktuellen Independent-Produktionen auszuwählen. Insgesamt circa 350 Langfilme und ein Dutzend Kurz- und Experimentalfilme. Ich will mal versuchen, meine Erlebnisse, die gesehenen Filme und die berechtigte Kritik an dem Festival zusammenzufassen und freue mich schon jetzt auf 2013. Ich habe meinen Beitrag unter ein anderes Motto gestellt. Mein persönlicher Beitrag lautet Clockwork Orange. Ich beginne mit einem Zitat von Anthony Burgess. Weil es im Manuskript, das in meiner Schublade schmorte, viel Gewalt gab und im fertigen Werk sogar noch mehr, sollte das eigenartige neue Kauderwelsch als eine Art Nebel dienen, der die Gewalttätigkeiten halb verbirgt und den Leser vor seinen eigenen niederen Instinkten schützt. Ein weiteres Zitat. Und als schließlich der sechste oder siebte Malchik dran war und sich lachend und geifernd über sie hermachte, wurde mir wirklich schlecht. Aber ich konnte meine Glotzis nicht zumachen. Alex in Clockwork Orange. Herbst 2012, Sitges Fantasy Film Festival. Auch über 50 Jahre nach der Erstveröffentlichung von Anthony Burgess Roman und der gut 10 Jahre später erfolgten Verfilmung durch Stanley Kubrick ist der Kult um Clockwork Orange nicht tot zu kriegen. T-Shirts, Bücher, Filmplakate und sogar Duschvorhänge, feilgeboten an den einschlägigen Nerd-Verkaufsständen und Chiringuitos und getragen von den ansonsten eher in schwarz gekleideten Festivalbesuchern, die dieser Tage durch die sonnendurchfluteten Gassen der katalanischen Kleinstadt schleichen. Mein letzter Film des Festivals, Antiviral, von Antiviral von David Cronenberg, Nachkömmling Brandon Cronenberg, das ist der Sohn, ist eine mehr als deutliche Verbeugung vor Kubricks Hauptwerk. Geschickt mixt er Kubricksche Filmzitate inklusive eines kleinen, aber genialen Gastauftritts von Malcolm McDowell mit dem Buddy-Horror seines lieben Vatis zu einem fantastisch ekelhaften Zukunftsthriller über Schönheitskult aus der Retorte. Der mir gänzlich unbekannte Jungdarsteller Caleb Landry Jones in der Rolle des Viren-Junkies Sid haut ebenfalls voll auf die Kacke. Klasse Film zum Abschluss. Davor gab's ebenfalls am Sonntagnachmittag im Doppelpack mit einem weiteren The Kids Are Alright Streifen in Jennifer Lynch Chained. Jennifer Lynch, die Tochter von David Lynch, hat einen neuen Film gemacht. Chained ist der Titel. Verscherbelt ein junger, jungreicher Yuppie-Schnösel seine ihm lästig gewordene Frau und seinen neunjährigen Sohn an einen Taxifahrer. Der hauptberuflich Serienmörder ist. In einem rundum von innen mit Stahlplatten verriegelten Einfamilienhaus, irgendwo im Nirgendwo des amerikanischen Westens, ist die Frau schnell abgeschlachtet und für den jungen Bengel beginnt ein neunjähriges Martyrium in der Gefangenschaft eines Irren. Lars von Triersches Kammerspiel meets Texas Chainsaw Massacre mit einem glänzenden Ian Farren als Rabbit, das ist der zynische Spitzname, den man diesem kleinen Jungen verpasst hat, und einem völlig von der Leine gelassenen Vincent D'Onofrio. Irgendwie kam ich nicht drauf, woher ich diesen Typ kenne, diesen Schauspieler Vincent D'Onofrio. Also bin ich mal ganz schnell ins Apartment um die Ecke gesprintet und gegoogelt und siehe da, das ist doch der Private Paula aus Full Metal Jacket, also Stanley Kubrick, lässt wieder grüßen. Die weiteren Filme des Sonntagsnachmittagsmarathons habe ich mir dann gespart, da ich bereits zwei nächtliche Marathons und anstrengende Festivaltage hinter mir hatte. Eine schöne Abwechslung zu den anderen Festivals, die man sonst so in Europa kennt, ist meiner Meinung nach der fast einmalige nächtliche Filmmarathon beim Sitges Fantasy Film Festival. Fast jede Nacht gibt es ab 1 Uhr morgens mindestens 3 thematisch zusammengepackte Langfilme, angefüttert mit Kasten passender Kurzfilmkost oder einer TV-Doku zum Thema, alles in krisensicheren Preis von 12,50 Euro. Zur Auswahl stehen in der Regel 2 bis 3 verschiedene Themenprogramme pro Nacht. Das Ganze geht je nach Filmlänge von 1 Uhr nachts bis ca. 7 Uhr, 7:30 Uhr morgens. Ab 9.15 Uhr startet dann das reguläre Tagesprogramm. Immerhin, man hat fast 2 Stunden Zeit für Schlaf und Nahrungsaufnahme. Und das Coole daran, man hat eine fantastische Alternative zu den sonst üblichen nächtlichen Festival-Schickimicki-Besäufnissen. Man kann ins Kino gehen. Und da die nächtlichen Aktivitäten sowieso eingeschränkt sind, die katalanischen Kneipen und Tapas-Bars in Sitges machen in der Regel zwischen 1 und 3 Uhr nachts dicht, hat man da eine richtig tolle Alternative. Ich entschied mich Samstagnacht für den Japan Madness Marathon mit Sadako Treste, Dead Sushi und Gio. Mit Sadako 3D hatte man ein japanisches Negativ-Horror-Beispiel an den Anfang gepackt, das sowas von erbärmlich blöde war, dass ich an dieser Stelle nicht einen Fingertipp mehr auf dieser Tastatur daran verschwenden will. Um Gottes Willen auch noch in verwichsten 3D-Format mit schmieriger Plastikbrille. Grauenvoll. Aber dann kam dieser eigentümliche kleine Japaner mit dem Mondgesicht und den kurzen Fingern auf die Bühne. Dead Sushi! Und mindestens 400 Leute brüllen zurück. Dead Sushi! So muss ein nächtliches Kinospektakel abgehen und so genauso bringt man sein Publikum in Stellung für eine nächtliche Trash-Komödie, die selbst abgebrühten Japan-Filmfans die Klappe runterkippen lässt. Der Titel Dead Sushi von Noburo Iguchi, wie gesagt, eine Zombie-Komödie. Ein junges Mädchen, Zögling eines Sushi-Karate-Meisters, zieht in die Welt hinaus, um das von ihrem Vater gelernte Können anzuwenden und landet in einem einsamen Berghotel, in dem angeblich das beste Sushi der Welt kredenzt wird. Die Hotelbetreiber sind ein seltsam zappeliges Ehepaar, unterstützt von einer Geisha-Kellnerin bewirten sie ihre Gäste. Eine Handvoll übler Gesellen, vermutlich Yakuzas. Daneben kommt ein seltsamer Irrer, Obdachloser ins Spiel, der mit Hilfe einer Spritze mit grüner Reanimationsflüssigkeit kleine Sushi-Portionchen in menschenfressende Vielfräßchen verwandelt. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren, okay, das lasse ich jetzt weg, weil das wird jetzt schon alles viel zu lang, aber nur so viel sei gesagt, das stellt wirklich alles in den Schatten, was ich bisher aus Japan gesehen habe. Bad Taste meets Crazy Family. Und es kann kein Zufall sein, dass der Regisseur auch äußerlich verdammte Ähnlichkeit mit dem chinesischen Kung-Fu-Superstar Sammo Rung hat. Das Publikum stand jedenfalls am Ende des Films auf den Sitzen und mein spanischer Sitznachbar stöhnte nur noch Mañana ni arroz ni pescado. Morgen esse ich keinen Fleisch und auch kein Fisch und auch kein Reis. Ein Kinobesuch, der mir noch lange in Erinnerung bleiben wird. Am Nachmittag des gleichen Tages gab es weitere erwähnenswerte Japan-Kost, Outrange Beyond von Takeshi Kitano, dem bekannten japanischen Filmkunstregisseur, ein fantastischer Yakuza-Thriller in sonnendurchfluteten 35mm Breitwand-Hochglanzbildern fotografiert. Takeshi Kitano läuft nochmal zur alter Höchstform auf, Film, den man sich unbedingt merken muss. Ich hoffe, das bleibt sein letzter Film und wird nicht wie die vorangegangenen Experimente von ihm so eine Grütze geben. Kurze Denkpause. Am gleichen Vormittag gab es in der Brigadoon-Reihe den koreanischen Gangsterfilm Ayeossi, The Man From Nowhere, den ich bisher verpasst hatte und der gerade hier in Spanien unter dem Titel El Hombre Sin Pasado zeitgleich im Kino und auf DVD veröffentlicht wurde. Der Bericht hat jetzt schon seine Länge, deswegen nur ganz kurz. Ein sehr, sehr geiler koreanischer Rachefilm um einen geheimnisvollen jungen Einzelgänger und seine Freundschaft zu einem kleinen Mädchen aus der Nachbarschaft. Beide geraten durch das Verschulden ihrer Mutter, eine bemitleidenswerte Junkie-Hure, in einen furchtbaren Sumpf aus Drogen, Entführung und Gewalt. Unbedingt im Kino anschauen, darf man nicht verpassen, so ihr die Möglichkeit habt. Er lief vor kurzem im Cinema da und taucht auch regelmäßig in den kleinen Programmkinos hier in Barcelona wieder auf. Wie zum Beispiel im Millier. Die nehmen gerne so Filme wieder auf, die schnell von der Leinwand verschwinden. Für 10 Euro gibt's den auch auf DVD oder für 15 Euro auf Blu-ray bei dem wunderbaren Label www.cineasiaonline.com, die hier in Spanien die Anführer sind für asiatisches Kino. Sie hatten in Sitges einen Verkaufsstand neben unserem Horrorstand vom Monstermuseum. Das spare ich mir jetzt aus, aber diese Verkaufsstände sind ebenfalls eine kleine Attraktion des Festivals. Hier kann der Horrorfilmfan alles erwerben, was sein Herz begehrt. Import-DVDs, seltener Filme, T-Shirts, Poster, ganz wichtig, Fanzines und Filmliteratur, aber auch Skurrilitäten wie zum Beispiel Schminksets, Monstermasken, Tattoos oder Horrorschmuck für die Vampirella daheim. Der Film Ayeossi ist jedenfalls, wie gesagt, definitiv ein Festival-Highlight gewesen und gedankt sei es der schönen Nebensektion Brigadoon, die diesen Film nochmal reingenommen haben. Eine tolle Sache, Brigadoon, in dieser Reihe laufen ausschließlich Digital-Screenings bei freiem Eintritt im improvisierten, aber technisch einwandfreien Kinosaal. Gezeigt werden sowohl Filme, die bereits ihre Chance hatten, als auch Erstaufführungen kleiner Low-Budget-Produktionen und Klassiker aus den heimischen Gefilden. Ebenfalls toll, thematisch passende Dokus, die man sonst allerhöchstens als Extras auf Beipack-DVDs irgendwelcher unsinnigen Special Editions wiederfindet. So zum Beispiel The Long Road Back from Hell, Reclaiming Cannibal Holocaust von Xavier Mendick oder More Brains, A Return to the Living Dead von Bill Philpott. Das Brigadoon-Programm steht fast als eigenständiges Festivalprogramm und würde nur ein einziges Mal ein Programm wie dieses den Weg in die deutschen oder spanischen maßlos langweiligen Kinematheken und Programmkinos schaffen, es würde mir die Freudentränen in die Augen treiben. Musik bitte. Damit man täglich Robotten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk. Hey, hier kommt Alex, Vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorshow. Ein Film, der zeigt, wie Jugendliche verrohen und die Gewalt als Freizeitspaß zelebrieren. Ich weiß nicht, ob ich mich da in deinem Sinne ausgedrückt habe, Bammel. Ja. Weiter geht's mit deiner Berichterstattung über das Sitges Film Festival Herbst 2012. Was gab's da noch Interessantes? In der Hand halte ich hier so einen Backstein, ein Katalog von dem Festival. Das erklärt, warum mein kleiner Beitrag den üblichen Rahmen ein bisschen sprengt. Ich reiche diese 2 Kilogramm mal rüber zu Werner und mache weiter mit der Brigadoon-Reihe. Das ist eben, wie gesagt, diese Filmreihe innerhalb des Sitges-Festivals, wo man gratis Sachen gucken kann und wo echt tolle Sachen vorgestellt werden, wie insgesamt auf dem Festival. In der Brigadoon-Reihe sah ich noch einen kleinen, aber recht spannenden Amateurfilm, Buenas noches, dicho la señorita Pájaro, von César del Álamo und seinem befreundeten Team aus Film- und Theaterstudenten aus Barcelona, mit 100 Minuten viel zu lang und mit den üblichen Mängeln solcher Selfmade-Produktionen behandelt, aber trotzdem stellenweise erstaunlich nah an seinem glänzend aufgelegten Personal. Gar nicht so schlecht, das Ding. Ebenfalls Low Budget und in dieser Reihe das Omnibus Underground Filmchen Barcelona. Merkt euch das, Barcelona, von diversen Nachwuchsfilmern aus Katalonien zusammengestellt, Weird Sex, Menstrual Blood, Liters of Sermon, Gracias, Violence and Lots of Fun, schreibt der Festivalkatalog. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sollen wir kurz übersetzen oder ist das rübergekommen über den Center? Ich erwähne diesen Film nur, um die großen spanischen Festivalproduktionen Velo Impossible von Juan Antonio Bayona oder den Eröffnungsfilm El Cuerpo von Oriol Paulo auszusparen. Ich habe gerade gehört, Didi, du hast Lo Impossible gesehen, vielleicht sagst du kurz was dazu. Gut, ja, ich muss was dazu sagen, weil es ein Film, der wirklich zutiefst verstört, aufwühlt und nach meiner Meinung ein toller Film ist, ein tolles Kinoerlebnis. Es ist ein Kinorealismus, der einem wirklich die Gänsehaut und die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Ich habe hier gerade auch den Trailer. Es ist ein authentischer Fall. Es ist die Geschichte einer spanischen Familie, die 2004 bei diesem gewaltigen Tsunami im Ferienparadies auf Thailand war und wird am zweiten Weihnachtstag von der Riesenwelle überrascht, als sie am Swimmingpool stehen. Und dann gibt es eine Sequenz, die dauert ungefähr 10 Minuten, wo der Zuschauer und die Naomi Watts und Ewan McGregor und die Kinder und alle durchgeschüttelt werden in einer unglaublichen Szene. Man muss in diese Kinos gehen, wo die Stühle vibrieren und wo der Dolby Surround Sound einem wirklich den Schmalz aus den Ohren haut. Es sind Leute rausgegangen aus dem Kino. Am Anfang kam ganze Familie mit riesigen Popcornbechern und wir erlauben uns noch die Bemerkung, ein richtiger Popcornfilm scheint das aber nicht zu sein. Und Bautz, da flogen auch schon manche Popkörner durch die Gegend. Ein Herr ist rausgegangen. Ich bin auch nach 10 Minuten rausgegangen. Mir wurde wirklich schummrig. Das ist mir noch nie passiert im Kino. Danach bin ich wieder reingekommen. Ich musste einfach ein paar Schritte tun, draußen auf dem Flur. Dann kam ich wieder rein und dann war gut. Und ich habe mich wirklich mit dem Kind identifiziert, dem die Mutter zu abhanden kommen drohte. Und ich würde sagen, eine großartige Naomi Watts, großartige Schauspieler. Die Handlung ist flach und konventionell erzählt. Da gibt's keine Tricks und keine Ösen und gar nichts. Es wird einfach erzählt, wie die Familie sich verliert. Ob sie sich wiederfindet, werde ich nicht sagen. Das müsst ihr selber rauskriegen. Die Geschichte ist aber bekannt. Sie basiert auf einem authentischen Fall einer spanischen Familie. Ich selber habe Naomi Watts natürlich in den Händen von King Kong gesehen. Dieses wunderschöne blonde Mädchen wird da durchgeschüttelt, während King Kong mit zwei Sauriern kämpft, in diesem Tal des Todes da, auf dieser Insel. Und das hat mich nicht so mitgenommen, wie eben die Szenen in dieser unglaublich verstörenden Tsunami-Landschaft, wo wirklich die Menschen wie Puppen, wie Treibgut durch die Gegend fliegen. Das ist mein Eindruck zum Tsunami. Ja, der Film kam auch bei den Fans in Sitges uneingeschränkt gut weg. Man kann ja über Herrn Bayona und über diese großen Mainstream-Produktionen denken, was man mag, aber der Film scheint wirklich gut zu sein. Ich habe ihn ausgespart, wie gesagt, genau wie El Cuerpo. Vielleicht kann man noch anmerken, einer der Hauptdarsteller war dort zu Gast, Tom Holland. Und ich glaube, es war eine ziemlich gute Veranstaltung. Die Leute waren jedenfalls begeistert. Ja, Herr Bayona und die spanischen Großproduktionen. Ich habe mir aus Spanien noch ein paar andere Notizen gemacht. Aus dem Berg von iberischen Beiträgen scheinen mir noch La Cuerva von Alfredo Montera und El Bosque von Oscar Aybar erwähnenswert. Ersterer ist ein astreiner, mit digitaler Firlefanz-Mobilcam gedrehter, extrem spannender Höhlenhorrorstreifen um 5 Jugendliche, die sich völlig borracho im Urlaub in eine Höhle verirren. Mehr wird nicht verraten, aber das Ding ist echt super spannend. Zweiterer, El Bosque von Oscar Aybar, habe ich mir wegen dem Thema ausgewählt. Herr Aybar ist ein alter Bekannter. Er feierte Ende der 90er mal einen kleinen Independent-Erfolg mit dem Iggy Pop Science Fiction Western Atolladero. El Bosque ist so eine Art Fantasy-Horror-Streifen, der angesiedelt ist im spanischen Bürgerkrieg. Es geht um eine Gruppe von Anarchisten. Ich möchte nicht mehr darüber verraten, weil der ist wirklich spannend und lebt von seinen Überraschungen. Ich denke mal, den wird man diesen Winter auch hierzulande im Kino sehen und bestimmt auch in Deutschland noch drüber stolpern. El Bosque, merkt euch den. Ebenfalls erwähnt wird die beiden spanischen Komödienbeiträge Mi Loco Erasmus und Que Pelo Más Guay Miloko Erasmus ist eine sogenannte Mockumentary vom Autor der bekannten Bücher Dinero Gratis und Erasmus, Orgasmus y otros Problemas. Sehr lustig und erfrischend fand ich den. Und Que Pelo Mas Guay ist ein unglaublich schräger, typischer spanischer Komödientrip. Der wird bereits jetzt als Überraschungshit gehandelt und beruht auf dem Theaterstück der Shakespeare Company aus Madrid. Einziger deutscher Festivalbeitrag, Die Wahrheit der Lüge von Roland Beber. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Hauptdarstellerin und Produzentin Mariana Anna Reich zu unterhalten. Die Blu-ray liegt hier neben mir und den würde ich gern gesondert mal besprechen oder weiterreichen an einen meiner Kollegen hier im Studio. Der Film lief im Doppelprogramm mit The Legend of Caspar Hauser. Toller Experimentalfilm mit Vincent Gallo in der Hauptrolle und einem klasse Elektro-Soundtrack von Vitalik. Freitagnacht wollten natürlich alle nach dem traditionellen Zombie-Walk in das Zombie-Marathon. Ich hatte mir ein anderes Marathon ausgesucht, das spare ich mir komplett aus. Im Zombie-Marathon lief noch ein spanischer Beitrag, The Fist of Jesus, welcher ebenfalls demnächst hier in Barcelona zu sehen ist, in einem Festivalprogramm, das ich mit ein paar Freunden gemeinsam organisiere. Am 30. November und am 1. Dezember zeigen wir den im Rahmen des Horror Vision Festivals. Zu Gast sein wird unter anderem der Splatter-Guru Jörg Buttgereit aus Berlin. Und dazu werde ich an anderer Stelle noch mal ein bisschen was erzählen. Ganz schnell noch der Zombie Walk, eine ganz tolle Veranstaltung, die seit Jahren einmal im Jahr in Sitges parallel zum Festival stattfindet. Mehrere tausend Menschen verkleiden sich als Zombies und schleichen grunzend durch die Altstadt von Sitges. Und echt super, super schade, nachdem den gesamten Freitagnachmittag über hunderte von Menschen trotz Nieselregens für lau als Zombies geschminkt wurden, öffnete sich pünktlich um 20 Uhr sämtliche Himmelsschleusen und es begann so dermaßen zu schiffen, dass den Veranstaltern nichts anderes übrig blieb, als den von mir so lang herbeigesehnten Zombie Walk abzublasen. Gott hat sie gestraft. Ja, es gab wirklich Gerüchte darüber. Wir haben uns in so einen Hauseingang geflüchtet und es wurden zahlreiche Witze über die Gottesstrafe gemacht. Erst zu später Stunde, so gegen Mitternacht, schlich ein Häuflein von Alkohol stark angeschlagener Zombies mit verwaschener Schminke durch die dunklen Gassen von Sitges. Einige von ihnen mit Baseballknüppeln, Doc Martens und Melone ausstaffiert, fast wie in Clockwork Orange. Damit beschließe ich meinen Beitrag. Dankeschön fürs Zuhören, Didi, Werner und Victoria. Und ihr lieben Hörer da draußen in den unendlichen Weiten des Universums, ich mache den Übergang zu einer Reihe mit deutschen Filmen, die jetzt in der Filmotheca hier startet und weise noch auf die Edit Beef Eater Musikfilm Festival Reihe hin, die ab 24. Oktober hier in Barcelona stattfindet. Vielen Dank und weiter geht's mit den deutschen Filmen. Genau, ich mache es jetzt ganz kurz, weil uns ja ein bisschen die Zeit davon rennt. Ich wollte nur ankündigen, dass jetzt am Mittwoch, den 24. Oktober, die deutschen Filmtage hier beginnen in der Filmoteca de Catalunya. Die gehen bis Samstag, 17. November. Und dort werden eine Reihe deutscher Filme mit spanischen Untertiteln gezeigt. Der Eintritt ist 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Und es sind insgesamt 10 Filme, also viele Erfolge der Berlinale, Spiel- und Dokumentarfilme. Und es sind überwiegend Themen des 20. Jahrhunderts sowie aktuelle Themen. Drei Filme beschäftigen sich besonders mit der Zeit der deutschen Teilung und oder ihrer Folgen. Und zwar wäre das einmal der Film Westwind, der am 26.10. und am 27.10. gezeigt wird. Dieser Film erzählt eine Liebesgeschichte zwischen einer jungen Elitesportlerin aus der DDR und einem Touristen aus Westdeutschland, die sich 1988 am Ufer des idyllischen Balatonsees in Ungarn begegnen. Dann als nächstes der Film Das System, alles verstehen heißt alles verzeihen. Der läuft am 17.11. Dieser Film wird am 9. November von dem Regisseur Marc Bauder persönlich präsentiert und führt uns ins Ostdeutschland der Gegenwart. Ein junger Mann, der sich als Kleinkrimineller durchschlägt, trifft auf einen alten Freund seines Vaters, der als Lobbyist für ein Ölpipeline-Projekt arbeitet, das von Ost nach Westeuropa führen soll. Durch ihn erhält er plötzlich Zutritt zu einer Welt der Macht und des Geldes. Nach und nach merkt er, dass die Netzwerke aus der Zeit vor dem Fall der Mauer nach wie vor im Verborgenen existieren. Und als drittes der Film This Ain't California, der am 1.11. gezeigt wird. Dies ist ein Dokumentarfilm voller Vitalität, der uns in eine fast unbekannte Facette der untergegangenen DDR nahebringt. Die Subkultur der Skater. Der Film kommt mit einem leichten Tonfall und einem starken Soundtrack daher, der keine Grenzen kennt, genauso wenig wie die Lebensfreude der Protagonisten. Noch viele weitere interessante Filme sieht man eben auf der Veranstaltungsseite des Goethe-Instituts. Ich werde auf jeden Fall hingehen und dann beim nächsten Mal darüber berichten. Bitte, Victoria, tu das und vielleicht hast du bis dahin auch schon dein Aufnahmegerät und kannst vielleicht sogar das eine oder andere Interview oder ein paar atmosphärische Klänge einfangen. Genau, das wäre toll mit den Regisseuren. Ja. Gut, ja, meine Damen und Herren, uns bleiben nur noch schlappe 4,5 Minuten. Wir können praktisch schon die Abschiedsrunde einleiten, aber vorher möchte ich noch eine Kunja werfen. Moment, das ist unsere Kunja Megafon. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Ja, wir müssen raus aus dem Programm. Also, Victoria, tschüss erstmal. Vielen Dank für deinen Beitrag. Gerne. Kurz tschüss. Und knackig. Ja. Tschüss, Bammel. Dankeschön, dass du hier warst. Und wir hoffen, dich bald mal wieder begrüßen zu dürfen zu allen möglichen Themen. Es gibt ja immer was Interessantes zu berichten. Ja, der heiße Kinoherbst hat jedenfalls begonnen. Hier in Barcelona gibt es endlich mal wieder was zu sehen im Kino. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Und Werner, du hast noch eine letzte Meldung. Ich habe also in letzter Zeit jeden Tag Horrorfilme gesehen, allerdings nicht im Kino, sondern einfach auf der Straße. Wenn ich durch die Straße gehe, immer mehr Leute, die in Containern rumsuchen, auch Essen suchen da, immer mehr Leute, die betteln, immer mehr Leute, die in Bankeingängen schlafen und so weiter. Und jetzt gibt's endlich mal wieder eine vielleicht ernstzunehmende Gegenreaktion gegen diese zunehmende Verarmung, kann man schon gar nicht mehr sagen, Verelendung muss man fast sagen. Es ist jetzt Generalstreik beschlossen für den 14. November. Interessant an dieser Geschichte, dass er gleichzeitig auch in Portugal stattfindet, vielleicht auch noch in anderen Ländern und außerdem noch in die Wahlkampagnenzeit in Katalonien fällt. Und jetzt ist natürlich so, die Gewerkschaften, die haben nicht konsequent darauf hingearbeitet. Der Toschow von Kommissiones hat jetzt gesagt, uns bleibt keine andere Wahl mehr. Also wir müssen das jetzt machen. Ja. Aber trotzdem finde ich interessant, ein Aspekt, ne? Wer soll denn heutzutage überhaupt noch streiken? Immer weniger Leute haben Arbeit, ne? Immer mehr Unternehmen machen zu, besonders kleinere, ne? Immer mehr junge Leute gehen ins Ausland. Also wer da wirklich in der Lage ist zu streiken, das werden immer weniger. Und jetzt geht es natürlich darum, auch noch andere Ideen da aufzugreifen. Deshalb soll jetzt gleichzeitig am selben Tag, 14. November, Mittwoch, auch ein Verbraucherstreik ausgerufen werden. Also auf keinen Fall einkaufen gehen an dem Tag. Möglichst sich noch nicht mal die Hände waschen oder Zähne putzen. Kein Centimo sollte man ausgeben. Brot oder Klopapier oder was man also braucht, kann man auch einen Tag oder später oder einen Tag vorher kaufen. Danke, Werner. Das war's für heute. Ich sage tschüss, adeo, adios. Bis nächsten Samstag hier im Niemandsland. Die heutige Sendung wird etwa ab Montag im Podcast sein. Tschüss, adeo, agur, yo. Halten Sie die Ohren steif, meine Damen und Herren. Halt den Mast fest.